Erfolg, das ist die Band um Johannes von Weizsäcker. Für mich so ein bisschen die Band der Stunde mit ihrem Debütalbum, einfach nur Erfolg betitelt. Er hat oder er macht ansonsten mit bei der Londoner Popband The Chap und hier bei Erfolg wirklich eine ziemlich großartige Platte. Letztes Mal in der Sendung gab es auch zwei Songs zu hören. Da ging es unter anderem um den Klaviermann, nein, um den Brillenmann, so rum war es. Jetzt ging es hier um den Klaviermann und zwar bei dem Song Seelenfest. Festival, tolle Platte und auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Genauso wie auch das nächste Werk von Tobias Jesso Jr. Goon heißt es. Und hier kommt er mit Can We Still Be Friends? Well, don't you hate it when you mess up with a friend from around the bend, thinking this could be the end. And you won't know you got until it's gone, and it's been so long that no one's right and no one's wrong. And have you ever given up in a fight on a Friday night, saying who turned out the light? Don't you worry, 'cause it happens all the time, somewhere down the line. You'll be okay and he'll be fine. And then one night he arrives, to your surprise, someone let him in, and all you can say, second time around, there's not a thing to bring you down. And don't you listen to your head when you're alone. Just pick up the phone and hope it ain't the busy tone. Still Be Friends, das fragt hier Tobias Jesso Jr., der kommt aus Kanada und hat mit Goon vor kurzem eine sehr, sehr tolle Platte veröffentlicht. Sein Debütalbum erinnert sehr an die Beatles, was das Songwriting und auch den Gesang betrifft und ja, die Klavier Sonaten schon so ein bisschen Elton John lastig. Tolle Platte, wie ich finde und auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen, auch wenn man bestimmt sehr geteilter Meinung sein kann mit dieser Platte. Ich habe Leute gehört, die sie total furchtbar finden. Ich glaube, das polarisiert schon so ein bisschen, aber gut gemacht auf jeden Fall. Bernhard Eder kommt aus Österreich, macht auch ganz ruhige Musik. Non-Sleeper heißt sein neuestes Album, auf den er bei einigen Songs manchmal an den guten alten Elliot Smith erinnert. Hier kommt er mit seinem Song Deeper. One, two, one, luck I've had a long time ago. Placing the cups to have a coffee for two, but someone's missing, and I guess that someone is you. Deeper, das war ein Song von Bernhard Eder. Nonsleeper heißt sein neuestes Album und ja, auch in Österreich wird anspruchsvolle Singer-Songwriter-Musik gemacht. Musikalisch dazu passt der nächste Künstler, The Late Call nennt er sich, heißt eigentlich Johannes Meyer, kommt aus unseren Breitengraden, wohnt aber seit Jahren in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und macht da ja ziemlich nette Musik. Klingt auf seinem neuesten Album so ein bisschen vom Gesang her wie Chris Martin von Coldplay. Hier kommt The Late Call mit seinem Song Pickpocket. All over me, and whatever I do, yeah. The Late Call hörten wir mit Pickpocket, der Song zu hören auf dem neuesten Album Golden von Johannes Meyer, heißt er, wie gesagt, der Wahlstockholmer. Aus den USA, aus Iowa, kommt William Elliott Whitmore. Der macht Musik ganz spartanisch, nur mit Gesang und dazu dann entweder Gitarre oder Banjo als Begleitung. Und mit Radium Death hat er vor kurzem sein neues Album veröffentlicht. Darauf klingt er wie immer so eine Mischung aus Blues und Amerikaner. Hier kommt er mit seinem Song Trouble in Your Heart. Ever get rid of that trouble in your heart? Did you ever get rid of that trouble in your heart? Did you find a way to make it through a day? Did you ever get rid of that trouble in your heart? No matter what you do, don't let them get the best of you. It's so good to see that you're standing up straight. And I know the last few years ain't been great, but you'll make it through. You always do. It's so good to see that you're standing up straight. From this world, did you ever find what you needed from this world? You've been through hell, but you're alive. You're alive and well. Did you ever find what you needed from this world? William Elliott Whitmore hörten wir mit der Trouble in Your Heart, in diesem Fall eine richtige Abtempo-Nummer. Andere Songs seines neuen Albums Radium Death sind dann doch wirklich sehr viel ruhiger und sehr viel rudimentärer auch aufgenommen, vor allen Dingen. Ja, der Typ macht auch schon seit über 15 Jahren Musik und bleibt sich stilistisch auf jeden Fall immer noch ziemlich treu. Treu bleibt sich auch Robert Pollard aus Dayton, Ohio, löst regelmäßig seine Hauptband gerade bei Voices auf. Wahrscheinlich gibt es in 5 Jahren wieder die Reformation im Line-Up von vor 15 Jahren, keine Ahnung. Rick Wiki heißt das neueste Projekt und I Sell the Circus, das Debütalbum von eben diesem. Hier kommt dann mit The Important Girl. First time a child finds light, it might seem painless. What's not what he does, it's shameless. That thing, you better be right.

Ihr hört den Sunday Service und gerade eben hörten wir Lone Lady alias Julie Campbell. Die hat ja irgendwie so einen New York Sound auf ihrem neuesten Album Hinterland fabriziert, aber sie kommt gar nicht aus dem Big Apple, sondern aus Manchester. Warum New York Sound? Wir haben es gerade eben gehört bei dem Song Into the Cave, dieses minimalistische Bassspiel, was sehr an Bands wie ESG erinnert, die ja in den 80er Jahren so ein bisschen den Microgroove in den Rap reingetragen haben, damals in New York und ja auch ein bisschen Musikgeschichte geschrieben haben. Lone Lady knüpft dort irgendwie an. Sie macht es natürlich schon einen Tick anders, hat sehr viel mehr minimalistische Sachen dabei, die schon was Richtung ja, Minimal Wave oder auch Elektronik reingehen. Aber diese Microgrooves, die sie ja hat in ihrem neuesten Album Hinterland, sind wirklich ziemlich großartig gemacht, muss ich sagen. Und ja, tolle Platte hier. Und deshalb noch ein weiterer Song von Lone Lady, der heißt Silvering. Lone Lady hörten wir mit Silvering, das Ganze von ihrem neuesten Album Hinterland. Dürfte ihr zweites Album sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich habe vielleicht auch eins verpasst, weiß ich nicht so genau. Und die Platte ist wirklich ziemlich spannend gemacht und klingt ein bisschen retro, aber trotzdem irgendwie auch modern dabei. Und ja, man denkt nicht, dass man das schon zu häufig gehört hat, was ja bei Musik, die retro klingt, häufig der Fall ist. Auch die nächste Dame klingt so ein bisschen oldschool, Jill Barber. Sie kommt aus Kanada und veröffentlicht mit Fool's Gold jetzt schon ihr sechstes Album. Darauf klingt sie ja ziemlich 60er-lastig, mal nach, weiß ich nicht, Carol King, mal nach Patsy Cline. Hier kommt Jill Barber mit ihrem Song Broken for God. For God, das war gerade Jill Barber mit ja, einer Platte, die ziemlich 60s-lastig klingt und bei der sie auch manchmal sehr soulig singt und dann wiederum an Adele erinnert. Der Song wäre auch sicherlich auch gut für den nächsten James Bond Soundtrack. Da ist wieder Adele im Gespräch, habe ich gehört. Aber eigentlich ja langweilig, ne? Die hat auch schon zum letzten Album oder zum letzten Film den Soundtrack gemacht, zumindest den Titelsong. Aber naja, ein erfolgreiches Pferd, auf das setzt man ja natürlich auch gerne wieder. Jill Barber hätte die Chance sicherlich auch mal verdient. Der Song gerade eben von ihrem Album Fool's Gold, da sind so einige Ohrwürmer drauf, die so in der Machart sind, wie den gerade eben gehörte Song. Hannah Cohen kommt aus San Francisco, veröffentlicht mit Pleasure Boy gerade eben ihr zweites Album und da hören wir mal rein mit dem Song I'll Fake It. I'll fake it. I'll Fake It, das war Hannah Cohen, der Song von ihrem neuesten Album Pleasure Boy. Und ja, die Platte ist schon ganz nett, aber irgendwie auf die gesamte Länge dann auch ein bisschen ermüdend. Und naja, die Platte vorher, die war ein bisschen spannender, ihr Debütalbum damals. Aber egal, jeder verdient auch dann vielleicht mal eine dritte Chance. Und wahrscheinlich gibt es ja auch Leute, die die Platte total toll finden. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen sehr geschmäcklerisch dabei. Godspeed You Black Emperor sind die Post-Rock-Könige aus Kanada natürlich. Die Band um Jethro Manock vom Constellation-Label veröffentlichte gerade mit Asunder Sweet and Other Distress eine neue Platte. 4 Songs nur drauf, die meistens so 10 bis 15 Minuten lang sind. Deshalb auch der letzte Song hier in der ersten Stunde, der mal locker fast eine Viertelstunde lang ist. Und ja, hier kommen Godspeed mit Piss Crowns Are Traveled.